Die Delegation des Laotischen Frauenbundes unter Leitung von Indavan Geubunpan, Mitglied des ZK der Laotischen Revolutionären Volkspartei und Vorsitzender des Zentralvorstandes des Laotischen Frauenbundes, die am 6. Juni mit einer Maschine in Pyongyang eintraf, legte an den Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf den Hügelmansude Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor. An demselben Tag besuchte der Präsident der Internationalen Taekwondo-Föderation Ri Yong-sun, der zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zu ihrem 50. Gründungstag mit der Maschine in Pyongyang eintraf, die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und erwies ihnen Hochachtung.